Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday, Sunday. They have no scruples. They're corrupt and immoral. Hier ist der Sunday Service und wir hörten gerade eben einen ganz, ganz ruhigen Song zum Einstieg von Poppy Aykroyd. Die Dame kommt aus London, ist klassische Violinistin und Komponistin, hat früher bei einer Indie-Band namens Eberfeldi gespielt, aber macht auch seit einiger Zeit schon Solo-Musik, einfach nur als Poppy Aykroyd. Hat im Herbst eine tolle Platte veröffentlicht namens Feathers. Und die Musik darauf ist so zeitlos. Sie kommt auch in 2015 noch höheren Timeless, auch entsprechend der Song oder Track, muss man eigentlich fast sagen, gerade eben von Poppy Aykroyd. Heute in der Sendung gibt es Musik, und zwar neue Alben von den Diagrams. Ich habe was von Cracker für euch dabei. Dann schönsten Indie-Pop mit Manet Speech, etwas dynamischer geht's zu bei The Sidekicks, mehr Beats bei Beat Spacek. Ich habe die neue Single von Gang of Four für euch. Dann Musik aus Kanada mit einer Dame namens Tanya Tagak. Und hier gibt es die Renegades of Jazz. Time to rehearse. When I'm in a club, the tunes get reversed. Fire, ein Stück von Renegades of Jazz. In dieser Combo könnte man eine ganze Big Band vermuten, was den Sound zumindest betrifft, aber weit gefehlt. Ein einziger Mensch steckt dahinter. David Hanke heißt er, ist Produzent und auch versierter Club-DJ, hat damals sein Debütalbum von vor 4 Jahren veröffentlicht und diese Woche das neueste Werk von ihm mit dem Titel Paradise Lost. Und darauf gibt es auf der einen Seite irgendwie Songs, die eher so an Filmmusik und Kopfhörermusik erinnern, manchmal auch, wie gerade eben das Stück Fire, mehr so Hip-Hop-Affinität, die so ein bisschen an die frühen Stereo MCs erinnern. Ziemlich bunte Mischung hier und auf jeden Fall nett gemacht. Renegades of Jazz mit dem Album Paradise Lost. David Hanke, der Kopf dahinter, übrigens auch Resident DJ beim Hamburger Mojo Club. Und ich glaube, es gibt auch einen Abend, der so heißt Renegades of Jazz, wo er wahrscheinlich das Ganze schon ausprobiert hat, ob es auch funktioniert. Also Clubtauglichkeit auf jeden Fall garantiert. Das sagen auch die nächsten Herren für sich. We Are Not Afraid, ein Duo aus Italien, die auch mehr so aus dem Club-Kontext kommen, auf vielen Partys auflegen und irgendwie so eine Mischung aus DJ und Live-Musik machen. We Are Not Afraid haben gerade eine Platte veröffentlicht mit dem Titel Holes. Hier kommen sie mit dem Song Buttons. Die Clubmusik hier, auf jeden Fall ein Tick düsterer. We Are Not Afraid, wenn die live auflegen oder spielen, sind auf jeden Fall die Wände schwarz gestrichen. Der Song war noch relativ harmlos, Buttons hieß der gerade. Die anderen auf diesem Album sind dann doch eine Spur düsterer noch. Holes, das Album hier von We Are Not Afraid, einem Duo aus Italien. Man könnte meinen, die Namen sind fast zum Verwechseln. Ähnlich eben gerade We Are Not Afraid. Die nächste Band heißen All We Are. Also auch hier kommt ein We Are vor, aber allerdings in einem ganz anderen musikalischen Kontext. All We Are sind zu dritt. Der eine ist Richard O'Flynn, der kommt aus Irland. Der zweite Guru Gickling kommt aus Norwegen. Und Luis Santos, dritte am Bunde aus Brasilien. Die kennen sich alle vom Studieren an der Uni in Liverpool. Dort sind sie im Fach Musik eingeschrieben und haben vor kurzem mit All We Are ihr Debütalbum veröffentlicht. Hier kommen sie mit Keep Me Alive. Musik. Hörten wir mit ihrem Song Keep Me Alive. Eine der besten Post-Punk-Bands ever und eine auch wahrscheinlich der besten Bands der Welt sind Gang of Four aus Leeds. Die machen auch schon seit ungefähr 40 Jahren Musik. Es gab diverse, sag ich mal, Auflösungen, Neugründungen und seit einiger Zeit sind sie wieder aktiv, vor allen Dingen auch, weil die Musik von Gang of Four eigentlich moderner klingt denn je in den letzten Jahren. Im Februar kommt ihr neuntes Album mit dem Titel What Happens Next raus und hier schon mal für euch daraus die erste Single Broken Talk. An den Vocals könnt ihr hören die großartige Alison Mossart von den Kills. Trust. Das war Broken Talk, ein Song von Gang of Four und das Ganze vom neuesten Album What Happens Next erscheint Ende Februar. Und Alison Mosshart, die Sängerin von den Kills, ist dort mit zwei Gastauftritten vertreten. Andere Gäste sind Robbie Firth von The Big Pink und auch Herbert Grönemeyer soll wohl mit dabei gewesen sein beim neuesten Gang of Four Album. Man darf gespannt sein, was das denn wohl wird. Jib Kidder, hinter diesem Projekt verbirgt sich Sean Schuster Craig, der kommt aus Louisville und veröffentlicht diese Woche eine Platte mit dem Titel Teaspoon to the Ocean. Darauf gibt es Ausflüge in psychedelische Lebensphasen, gepaart mit allen möglichen Einflüssen wie Indie und Pop und allem, was da noch zugehört. Hier kommt Jib Kidder mit Illustration. Digits of a bird on you, lonely old sensation. Gust of wind, I'm drawn to you to choose to change expression. Barren limb, I'm on to you, always on vacation. Shape of wing or strength of claw and illustration. I'm talking to illustration. Maybe flying is the same as an ascension. Digits of a bird on you, lonely old sensation. Love wind, I glad on you. I'm flying information. Throwing water onto you, always on vacation. Shape of wing or strength of claw and illustration. Who am I talking to? Illustration. Maybe flying is a limb for locomotion. Digits of a bird on you, lonely old sensation. Shape of wing or strength of claw. Ja, den Sunday Service und gerade eben gab es etwas, ich soll mal sagen, andere Musik, in diesem Fall von einer Dame namens Tanya Tagak, die kommt aus dem ganz hohen Norden Kanadas, ist eine Inuk, also gehört zu den Urbegriff Eskimos und hat schon zusammengearbeitet mit Leuten wie Björk zum Beispiel oder auch dem Kronos Quartett und ist in Kanada schon ziemlich erfolgreich, hat dort letztes Jahr den Polaris Music Prize gewonnen, das ist so ein Äquivalent zum englischen Mercury Prize wahrscheinlich und auf ihrem neues Album Animism macht sie im Prinzip Tier- und Naturlaute nach, nur mit ihrer, wie sagt man, Inuit Throat Singing heißt es im Englischen, also mit ihren Kehllauten, die sie sozusagen hier zu einer Art Stimme formt. Das Ganze unterstützt von jemand an der Geige, einem Schlagzeuger und einem DJ, die noch hier mit dabei sind bei Tanya Tagak. Eben hörten wir ihren Song Uja und hör noch mal rein hier, Fight, ein Song von Tanya Tagak. Ziemlich anstrengendes Zeugs hier, kann ich nicht immer hören, muss ich wirklich in der Stimmung zu sein, aber das ist schon echt eigentlich ziemlich spannend gemacht hier, was Tanya Tagak auf dem Album Animism so zum Besten gibt. Eben hörten wir den Track Fight und ja, die andere Songs heißen zum Beispiel Caribou oder auch Rabbit oder Howl oder auch Genetic Memory. Man kann sich vorstellen, um was es da dann so geht thematisch, aber auch bei einem Song geht es um Fracking, so dann zum Beispiel der Titel des letzten Songs hier und ja, also Tiertöne und ein bisschen andere Naturgeräusche, das Ganze zur Musik sozusagen zusammengeformt. Ja, Animism, das Album von Tanja Tagak. Wir machen weiter mit, ja, eigentlich so klassischem Rock'n'Roll. Ich will euch nicht alle verschrecken hier beim Sunday Service. Und zwar mit Honey El Khatib. Khatib hörten wir mit Melt Me. Honey El Khatib ist philippinischer und palästinensischer Abstammung, wohnt aber in den USA, ist dort auch geboren und aufgewachsen und hat seine vorherigen Platten von Dan Auerbach von den Black Keys produzieren lassen. Sein neuestes Album, ja, hat er in Eigenregie aufgenommen, zumindest ohne diesen berühmten Namen. Moonlight heißt es und ist eine ganz gesunde Mischung, ab diese Woche in den Plattenläden zu bekommen. Der nächste Künstler, Frankie Chaves, kommt aus Portugal. Auch dort gibt es Leute, die, sag ich mal, ganz klassischen Gitarrenrock spielen. Hier kommt er mit Sweet Life. sweet, sweet love came knocking at my door. Sweet, sweet love came knocking once more. So here's to new life and here's to new friends that came to fill my cup and my life once again. Sweet, sweet life has brought me upside down. Sweet, sweet lover has turned my world around. No, I wouldn't want to spend a day without you, 'cause I know you're the one my heart beats to. Sweet, sweet friend, how was it when you were gone? Sweet, sweet friend, I'm glad you came back home. 'Cause you brought all the smiles and sunny days. No, I wouldn't want any other way. Brother, sister too, you know in my heart there'll always be a place for you. Even when the world comes tumbling down, you know I'll be here, I'll always be at my door. Sweet, sweet love came knocking once more. Frankie Chavez war das mit Sweet Life. Den Song hat er geschrieben, als in Portugal gerade die Wirtschaftskrise ihren Höhepunkt hatte. Ja, Sweet Life, da denkt man doch gerne mal an nettere Dinge als an, ja, prekäre Lebensverhältnisse. Anik ist eine Sängerin aus England. In Essex ist sie aufgewachsen. In London hat sie sich inzwischen niedergelassen. Hat schon mal Anfragen gehabt von den Gorillaz und auch von The Streets bezüglich ihrer Gesangeskünste und hatte mit irgendeinem Drum and Bass Projekt Step 13 hat sie wohl ziemlich viel gemacht. Jetzt hat sie eine eigene Platte veröffentlicht. Heads Up heißt diese. Und wir hören Anik mit dem Song Loved Not Understood. What is this sucker sensation? Feeling is thus pulling me in. What is this complication between my love and I within? How can we find a solution? Disagree. Wise men, they how things were said that were forgiven. But forgotten they are not. Ich glaube, in Marketingkreisen hat man sowas Adult Pop. Das war Anik mit ihrem Song Loved Not Understood. Eine Prise Soul dabei, wie man das von Adele kennt, aber auch mal eine kleine Surf-Gitarrenlinie, die nicht fehlen durfte. Ja, schon ziemlich radiotauglich. Produziert das Ganze Heads Up, heißt das Album von Anik. Bin gespannt, ob das irgendwie auch in 2 Wochen oder in 2 Monaten noch relevant sein wird. Der nächste Herr aus Norwegen, Jonas Alaska, ist dort schon eine ziemlich bekannte Popgröße, hat schon diverse Platten rausgebracht und jetzt gibt es eine Compilation für uns sozusagen mit seinen besten Songs, die erscheint im Februar. Tonight wird sie heißen und hier schon mal für euch daraus. Jonas Alaska mit In the Backseat. Been a lot to the movies lately. The last one ruined my heart. I saw the world go down and under. Everything just fell apart. But in the back seat, in the back seat of the car, what a place to think things through. But in the back seat, you can find out. When a horrible night is over and I got dirt on my hands, and I'm so sick of the liars, the losers, and everyone playing in bands. But in the backseat, in the backseat of the car, what a place to think things through. But in the backseat, you can find out. My bed alone without The Backseat. Da sitzt am liebsten Jonas Alaska, aber wirklich so heißt Alaska. Ich schätze das mal, dass es nicht richtig ist. Aber auf jeden Fall, schöne Musik macht er hier in The Backseat. Das Ganze von der Compilation, die demnächst erscheinen wird mit seinen besten Songs. Der nächste Song ist noch aus dem Herbst des letzten Jahres, Chiasmos, ein Projekt von Ólafur Arnalds. Der Isländer hat sich zusammengetan mit einem gewissen Janus Rasmussens, der kommt von den Färöerinseln. Als Chiasmos machen sie zusammen nordische Elektronikmusik und das wirklich ziemlich beeindruckend, wie ich finde. Der Song, der jetzt kommt, geht 9 Minuten lang, also lehnt euch zurück, schnallt euch an und entspannt euch. Hier kommt Throne von Chiasmos.